Blacks zeigte sich von dem Leben in Syrien unter Assad begeistert. Er erzählte vom Eisessen und Spaziergängen auf dem Basar, wie der Spiegel schreibt, und habe hinzugefügt, während sogenannte syrische Flüchtlinge aus Homs auf Kosten der deutschen Steuerzahler in Berlin Kaffee trinken, trinken wir ihn auf eigene Kosten in Homs, habe Blacks gesagt. Den Unterdrückungs- und Terrorapparat des Assad-Regimes übersah die AfD-Delegation geflissentlich. Es gab weitere Reisen. Der AfD-Abgeordnete aus NRW, Roger Beckkamp, den wir bereits auch als Mullah-Versteher kennengelernt haben, fuhr im August 2022 nach Syrien und berichtete in einem Video auf YouTube ganz euphorisch darüber. Zitat: Ich nehme ganz deutlich mit, dass das Thema Sanktionen allen Leuten auf den Nägeln gebrannt hat. Das ist der große Faktor, der Syrien eben am Boden noch hält. Es ist in weiten Teilen Frieden. Es ist natürlich kein demokratisches, freiheitliches Regime dort vor Ort, nicht nach unseren Maßstäben, aber es lässt sich in Frieden leben. Und insofern wäre es auch unsere Aufgabe als Politiker aus dem Westen, zu sehen, dass wir Sanktionen aufheben, möglichst rasch, damit auch Perspektiven für die Menschen vor Ort sind und für die Menschen, die bei uns in Deutschland und ganz Europa sind, damit sie in ihre Heimat zurückkehren können. Zitat Ende. Das Video warb für ein Sonderheft des rechtsextremen Mediums Info Direkt über Syrien mit dem Titel »Schluss mit der Märchenstunde – Die ganze Wahrheit über Syrien«. Beckkamp gab darin ein Interview. Syrien, unter dem Tyrannen Assad, wird darin als ein friedliches Land dargestellt. In den Chor der Assad-Versteher reihen sich Altbekannte aus der Russland-Fraktion ein. Der Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg, Steffen Kotré, auch Gast bei dem russischen Kriegspropagandisten Wladimir Solowjow, fordert die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien. Kotré und Beckkamp geben die Mehrheitsmeinung der AfD-Fraktion im Bundestag wieder. Am 9. November 2023 brachte die AfD-Bundestagsfraktion einen Antrag ein, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Darin macht sie für das Leid der Menschen nicht etwa das Terrorregime von Assad verantwortlich, sondern den Westen. Ursächlich für das humanitäre Desaster in Syrien sind, neben den Kriegsschäden, der libanesischen Finanzkrise und Covid-19 bzw. den entsprechenden Maßnahmen, die von den USA und der EU verhängten Sanktionen, heißt es in dem Antrag. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Mullahs und nicht zuletzt Assad in Syrien dürfte das gefallen haben. Das war nicht das erste Mal. Die Forderung, Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, stellte die AfD-Bundestagsfraktion auch schon 2019. Die Orientierung der Partei zu den Despotien und die Vertreibungsideen der AfD zeigen, wie weit die Entgrenzung der Partei inzwischen gediehen ist, die sich vor 11 Jahren als vergleichsweise harmlose Interessengemeinschaft gegen den Euro gegründet hat.